Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zu ja, der Biografie mit und von Wizard of Avignon. Hallo ihr Lieben da draußen und heute etwas Kultur muss sein, und zwar musikalische Kultur. Kennt ihr eigentlich Marion Le Rose? Das wird mit einem S am Ende geschrieben, also mit Rose, Roses, und Marion auch, also Marions Les Roses wird geschrieben. Und das ist eigentlich, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das der Albumname ist. Denn ich denke, dass die Gruppe Les Femmes Amoureuses, also das Ende der Verliebten heißt. Und die machen sehr, sehr gute Lieder. Und zwar wird da nachgesungen, Französisch aus dem 17. Jahrhundert oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Sind aber ganz coole Lieder dabei. Ich habe ja schon mal über Stefano Landi geredet, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, vielleicht spiele ich euch da auch was vor, aber jetzt kommen wir erstmal zu Marion Le Rose et les Femmes d'Amoureux, eins meiner Lieblingslieder. Also bitteschön, und zwar nur ein Ausschnitt. Was für eine geile Stimme, muss ich da jetzt einfach mal sagen. Und sie singt auf Altfranzösisch, also kann ich es nicht wirklich verstehen. Ich glaube, echte Franzosen können es aber verstehen. Auf jeden Fall super Lied, super Gruppe. Und ja, ich würde einfach mal an all die Workaholics raten, sich solche Lieder herunterzuladen, denn solche Lieder bringen Stimmung bei der Arbeit, empfinde ich zumindest. Ihr braucht ja nicht meiner Meinung sein. Könnt es aber natürlich. Nun, ich habe ja über Stefano Landi was gesagt und da spiele ich euch jetzt auch mal was vor. Und zwar eins meiner Lieblingslieder natürlich. Stefano Landi, übrigens auf Italienisch, wird als, ich weiß nicht, ob man klassische Musik sagen kann. Also auf jeden Fall spielt es in der Renaissance und das Lied heißt Bisogna morire, also er soll sterben. Und all die, die nicht Italienisch sprechen, aber Französisch oder Spanisch, können das Lied verstehen. Denn so unterschiedlich sind die Sprachen nun auch nicht, insbesondere wenn man sie so ausspricht wie dieser Mensch hier. Und im Echt, also im Live auf dem Konzert, sind die Leute wirklich, wirklich spitze. Also viel Spaß mit Bisogna morire und Stefano Landi. Also, ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber ich werde von Musik immer hin und her bewegt. Und insbesondere, wenn ich Kunst machen möchte, dann bewegt mich Musik oder Filme. Und als ich diese Gruppe gefunden hatte, kam gerade der Film 300 raus. Und ich habe den Film gesehen und da blieb irgendwie was im Kopf stecken. Und während ich das gehört habe, hatte ich einfach Lust zu zeichnen. Und da entstand ein Zyklus von mir. Das heißt übrigens Sparta. Und es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie Motive aus dem Film genommen habe, sondern eigentlich diese ganze Atmosphäre von dem Film 300 und die Atmosphäre dieser Lieder bewegte mich, einen Zyklus zu machen, und zwar einen riesengroßen Zyklus. Zyklus, kann man das, sagt man das so auf Deutsch eigentlich? Naja, auf jeden Fall, also verschiedene Zeichnungen, die zu einer Gruppe gehören, also eine Gruppierung, sagen wir mal so. Und das Format jeder Zeichnung war sehr, sehr groß, etwas größer als ich. Und stellt man die 12 nebeneinander auf, dann braucht man eine wirklich riesengroße Galerie. Ich kann es zum Beispiel in meinem Haus hier oder in meinem Atelier, das gerade mal 80 Quadratmeter hat, nicht reinstellen. Und ich finde das eigentlich cool, wie manche Künstler uns bewegen können. Also wenn ich sage Künstler, meine ich jetzt Künstler, die den Film 300 gemacht haben, oder Künstler wie Stefano Landi, also die Gruppe. Und es ist super. Auf jeden Fall, ich liebe es, dass es Musik gibt und dass wir uns das anhören können und dass wir manche Filme sehen dürfen. Dankeschön, liebe Filmregisseure. Und jetzt zum Schluss würde ich noch gerne auf ein Thema zurückkommen. Und zwar, ich liebe Filme und gute Filme und gute Musik so sehr, dass ich es eigentlich scheiße finde, wenn man das irgendwie so piratenmäßig runterlädt, denn die Leute, also heute kann man das wirklich per Internet, man kann sich einzelne Lieder kaufen, man braucht nicht das ganze Album, also ihr hört euch das Lied an, es gefällt euch, ihr kauft es euch. Und ich finde es scheiße, dass es Leute gibt, die so viel ins Internet stellen und also muss nicht wirklich sein. Ich auf jeden Fall sage an alle, keine Macht der Piraterei, und kauft euch mal die Alben, unterstützt die Künstler. Denn ich empfinde ein bisschen mit denen, da ich ja selber Künstler bin, und zwar kein Musiker, aber Bildhauer. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand meine Skulptur bekommen könnte, an der ich monatelang gesessen habe, einfach so kostenlos, und ich davon nichts habe, dann finde ich das dann schon scheiße. Naja. Das war der Stille Dialekten-Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber ich rede nicht wirklich so laut wie normalerweise. Dafür atme ich aber sehr laut, denke ich mal. Naja, das war's von mir, euer Ruben Vagabund, und viel Spaß mit dieser etwas leisen Folge. Und keine Macht der Piraterei. Servus.